Es danken dir die Himmelsheer, o Herrscher aller Thronen, und die auf Erden, Luft und Meer in deinem Schatten wohnen. Die preisen deine Schöpfermacht, die alles also wohl gemacht. Gebt unser Gott die Ehre. Gebt unser Gott die Ehre. Gebt unser